Don't. Thank you. We'll be right back. Jockey Show with all the modern pace of today's exciting radio. Das war Suggestions Teil 68. Suggestions ist eine DJ-Mix-Serie von Electrolux. Der hat von 2017 bis 2021 tonnenweise Promos zugeschickt bekommen, weil er damals Rezensionen für Labels und Artists auf einer Webseite geschrieben hat. Und jetzt sitzt er auf diesem Haufen von tausenden Tracks und macht immer dann, wenn er Zeit hat, einen schönen Mix daraus. Das war jetzt also eine kleine Zeitreise zurück nach 2017 bis 2021. Aber wie ihr gehört habt, sind diese Tracks auch heute noch ziemlich knackig. Die genaue Playlist findet ihr auf fm4orf.at.